Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal an Halloween. Okay, jetzt haben wir das abgehakt. Und jetzt fangen wir gleich an mit den Themen, weil wir haben nämlich was super Geniales. Die letzte Woche kam der Oyo E-Book Reader auf den Markt, der von Thalia vertrieben wird. Ja. Die sind evil, ich weiß. Aber der E-Book Reader ist wirklich sehr, sehr genial gemacht, finde ich. Das ist hier der kleine da. Nennt sich, wie gesagt, Oyo. Und ja, der kann das Adobe DRM-Format und ja, damit lässt sich dann eben schon mal was anfangen, generell. Gibt es ja mehrere Systeme, einmal dieses Kindle-DRM-System, das Apple-DRM-System und eben das EPUB-Adobe-DRM-System. Letzteres ist am weitesten verbreitet. Da gibt es jede Menge verschiedene Buchläden und das Erfreuliche daran ist, es funktionieren auch tatsächlich diese Bookstores. Das habe ich ausprobiert. Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe das Teil gekauft am Erscheinungstag natürlich, ja, und ja, die waren wohl ein bisschen überrascht, dass die Nachfrage so groß ist, denn es gab dann doch ziemlich viel Hektik morgens dort und die Geräte haben von hinten nicht gereicht. Ja, und 139 Euro habe ich dafür über die Ladentheke wandern lassen und habe dafür ein Gerät bekommen mit einem 800x600 Pixel Display mit kapazitivem Touchscreen, also das heißt, so wie man es auch zum Beispiel bei den allermeisten Android-Handys gewöhnt ist. Und ja, dann ging es daheim los mit dem Einrichten und da habe ich ein paar kleine Hürden zu nehmen gehabt, denn das Wi-Fi-Netzwerk ist immer so ein Problem. Also wenn man Standard-DHCP, ich sag's gleich vorneweg, Standard-DHCP, ja, sichtbares Netzwerk, alles kein Problem. Wenn man den Reader anschaltet, bootet er hoch und zeigt dann eben ein Setup-Screen, bei dem man alles einrichten kann. Und dann muss man einfach nur das Netzwerk anklicken, das eigene Netzwerk. Das sucht dann praktisch die Netzwerke ab und zeigt die gefundenen an. Und dann klickt man eben auf seinen drauf, gibt das Passwort ein und zack, drin ist man. Mehr muss man nicht machen. Aber wehe, man hat zum Beispiel eine statische IP und möglicherweise wird die SSID auch nicht gesendet. Ja, und dann haben wir nämlich das Problem, das geht schon mal gar nicht. Also SSID mit statischer IP-Adresse ist absolut nicht möglich. Ja, ein Bug. Die OYO-Hotline war darüber auch informiert. Die wussten, dass es da auch Schwierigkeiten gibt. Schwierigkeiten auch. Selbst wenn man die SSID sichtbar macht, ja, dann kann man diese statische IP auswählen, gibt dann eben die IP, Netmask und so weiter ein. Dann geht er auch ins Internet nach Eingabe des Passworts und alles scheint wunderbar zu sein, so lang bis der Oyo sich nach einigen Minuten aus dem Internet wieder verabschiedet. Das ist ganz normal, wenn man zum Beispiel ein Buch liest, braucht man ja keine WLAN-Verbindung, deswegen wird dann diese WLAN-Verbindung beendet und dann sind, zack, nicht alle Daten, aber das Passwort ist dann raus, denn der Router probiert beim nächsten Mal, also sobald man wieder WLAN-Funktionen nutzt, versucht er sich automatisch einzuwählen. Dann schaltet er aber dabei auf DHCP und das funktioniert natürlich nicht. Entsprechend denkt er, die Verbindung sei nicht korrekt und löscht das Passwort raus. Und so muss man also immer wieder auf statische IP schalten und das Passwort neu eingeben. Auch das ging natürlich nicht, also musste ich den ganzen Router wieder umkonfigurieren, dass ich einen Teil DHCP, einen Teil fester IP wegen meinem Server, und jetzt funktioniert das Ganze. Also ihr seht, das Wi-Fi, das Einrichten von dem Wi-Fi ist wirklich schwierig, ja, da gibt's offenbar Probleme, und die Software ist da wirklich noch mit ein paar kleinen Bugs bestückt. Nach dem Einrichten von oder Umstellen meines Routers geht aber alles jetzt wunderbar, allerdings nur mit WPA. Mit WPA 2 konnte ich mit der Fritzbox nicht verbinden, keine Ahnung wieso. Das habe ich jetzt nicht weiter nachgeforscht, das war mir dann zu doof. Gut, danach ist man aber immer noch nicht fertig, denn man muss den Atalia-Account eingeben. Da kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, zuerst im Internet einen Atalia-Account anzulegen, denn den Account anzulegen bei dem OYO direkt ist wirklich schlimm, denn die Eingabe ist nicht gut gelungen. Also das ist für reine Texteingaben gedacht, okay, da geht das. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Passwörter, wo man ständig zwischen verschiedenen Zeichen, Zahlen und Buchstaben hin und her schalten muss, also das ist wirklich unmöglich. Ja, da wird man wahnsinnig. Da braucht man für ein normales Passwort, also für ein gutes Passwort, dann doch einige Minuten Eingabezeit. Wahnsinn. Damit ist man immer noch nicht fertig, nachdem man einen Talia-Account angelegt hat und die Daten dort eingetragen hat. Das muss man leider mit der eingebauten Tastatur machen, kann man nicht anders einrichten. Da muss man dann seine Adobe-ID eingeben, und auch da ist die Empfehlung, auf jeden Fall zuerst eine Adobe-ID einrichten. Denn da gibt es auch Probleme, der OYO richtet auch, wenn man angibt, dass man keine hat, eine automatisch ein bei Adobe. Allerdings kommt man da dann an das Passwort nicht mehr ran, und damit könnte man wirklich nur noch bei Talia einkaufen. Man hätte auch wirklich Probleme, bei einem Software-Update wird das Passwort gelöscht und dann hat man das Passwort nicht mehr, kommt man nicht mehr an seine Bücher ran. Deswegen also nicht die Adobe-ID von OYO vergeben lassen, sondern auf die Adobe-Seite gehen und sich dort für die Digital Editions eine Adobe-ID sichern. Und die funktioniert dann auch überall in allen möglichen Bookstores. Wenn man natürlich schon eine hat, eine Adobe-ID, unbedingt diese nehmen. Nur so funktionieren die E-Books, die man woanders da bereits gekauft hat, auch auf dem OYO. Ganz wichtig. So, nachdem das dann alles endlich gemacht wurde, ging's dann los. Da hat dann weiter gebootet und man sah die Oberfläche. Simpel und nützliche Oberfläche, da kann man wirklich nichts sagen. Man hat ein eigenes Bücherregal sozusagen, und die letzten Bücher, die man gelesen hat, werden angezeigt, und einige Empfehlungen von Thalia.de, und da kann man sich dann weiter durchklicken zu verschiedenen Kategorien, Empfehlungen von Lesern und so weiter und so weiter. Also schon ziemlich gut gehalten, diese Oberfläche, da kann man nichts sagen. Wenn man Bücher herunterlädt, dann werden diese automatisch in den internen Speicher gelegt. Das gefällt mir nicht. Ich habe das probiert. Man kann die einfach vom internen Speicher einfach auf die Micro-SD-Karte ziehen. Da ist auch ein Micro-SD-Karten-Slot natürlich vorhanden. Ja, klar, logisch, ne? Wie auch sonst. Und da kann man sich dann schöne Bibliotheken anlegen, vor allem große Sachbücher und so weiter, viele PDF-Dateien. Da kann man dann Kategorien machen und sich für jede Kategorie eine Speicherkarte holen. Sehr, sehr toll finde ich das. Ja, so kann man richtig sich eine kleine Bibliothek zusammenstellen. Und also das Kaufen von den Büchern bei Thalia ist dann ja leider auch nicht ganz so komfortabel, denn man muss für jeden Kauf das Passwort eingeben. Ich kann natürlich verstehen, dass das aus Sicherheitsgründen durchaus berechtigt ist. Ja, ich meine, der Reader liegt hier rum, dann will man vielleicht nicht haben, dass mehrere Personen im Haushalt sind, dass eben da jeder einfach so diese Bücher kaufen kann, nach Lust und Laune. Auf der anderen Seite ist das schon ziemlich schlimm, wenn man jedes Mal sein Passwort eingeben muss. Denn wie gesagt, wenn das Passwort sicher ist, dann kann man es sich auch nicht merken. Sobald man es sich merken kann, ist auch nicht sicher genug. Ja, ganz einfach. Und deswegen ist es schon ziemlich anstrengend, Bücher dort zu kaufen. Ich kaufe die dann lieber über die Web-Oberfläche und lade dann eben das EPUB manuell drauf. Da sind wir auch schon dann bei den Themen, was für Formate verarbeitet werden können. Aber ich möchte mal zuerst noch ja, wohl, warum nicht? Ja, also er kann EPUBs verarbeiten, PDF, TXT und HTML. Ja, als Bilder JPEG, PNG und BMP. Außerdem auch MP3 für Audiobooks oder Musik. 3,5 mm Klinkenstecker ist vorhanden. Ja. Ich komme da gleich aber nochmal auf die einzelnen Formate zu sprechen. Ja. So, das Display ist natürlich super genial. Das E-Ink-Display sieht wirklich schön aus, hat einen hohen Kontrast, also ist durchaus mit dem neuen Kindle vergleichbar. Die Konfigurationsmenüs sind simpel, bieten aber auch nicht ganz so viel Möglichkeiten. Das OS basiert auf GNU Linux und da merkt man auch, dass es da relativ zügig vorangeht. Ich habe jetzt leider keine Daten, was für ein Prozessor jetzt zum Beispiel dort eingebaut ist bei diesem OYO-Gerät, aber das Verarbeiten der Bücher geht ziemlich fix. Bei großen Bildern innerhalb von PDF-Dateien zum Beispiel gibt es zwar eine kleine Wartezeit beim Umblättern, beim Text allerdings geht es ruckzuck. Klar, das Display braucht natürlich etwas Zeit zum Aufbauen. Ja, und ja, da muss man dann eben wie bei E-Ink eben ein klein wenig warten. Aber das hält sich wirklich in Grenzen und es macht einen so guten Eindruck. Ja. Schön auch die USB Mass Storage Funktion, sowohl der interne Speicher als auch die Micro SD-Karte in dem Slot werden ganz normal gemountet als Laufwerke. Ich habe das Ganze auch unter Linux probiert, funktioniert alles wunderbar. Und damit ist das also kompatibel zu Mac, Linux, PC, klar, logisch. Und macht richtig Laune. Man hat seinen Ordner und fertig. Man kann übrigens die Dateien, EPUB, PDF und so weiter einfach so auf die Micro SD-Karte legen. Und beim Einschalten wird automatisch das initialisiert und eingelesen. Und das geht ziemlich fix. Also Wahnsinn. Ich habe etliche Dateien drauf. Und das wird also ruckzuck kaum eine Wartezeit eingelesen und man hat es in seinem Bücherregal drin. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und durch diesen USB Mass Storage Standard kompatibel. Die Informationen wie zum Beispiel Titel und Autor werden aus Metadata-Tags des PDFs zum Beispiel oder des EPUB-Files gelesen, also nicht der Name, es sei denn, es wäre keine Metadaten vorhanden als Titeltag, dann wird der Dateiname benutzt. Ja, und als Besonderheit Zugabe, klar, der Audioplayer ist drin, ein Bildbetrachter und muss ich allerdings vorstellen, ist ja klar, ist ja schwarz-weiß, ja, also da sind die Bilder auch nur bedingt, also für Skizzen sicherlich sehr, sehr gut. Und ein Webbrowser ist integriert. Ja, der Webbrowser rudimentär, ja, nicht wirklich jetzt extrem viele Funktionen, aber es reicht für zum Beispiel, und das ist auch ein Link, der gleich gespeichert ist, zum Beispiel bei Wikipedia, was nachzuschlagen und so weiter. Ja. Also ist jetzt nicht wirklich ein Gerät, wo man sagen kann, ja, damit kann man auch surfen, großartig. Das ist wirklich nur zum Nachschlagen von Informationen oder so. Ja, dann habe ich, also ein HTML-Format, wollte ich wohl noch was dazu sagen, genau. Also EPUB funktioniert natürlich am besten, klar. PDF Da haben die wirklich sich was einfallen lassen. Man kann verschiedene Darstellungsmodi auswählen, so dass man sogar zum Beispiel sagen kann, also original, so wie das PDF gemacht ist. Das sieht man dann zum Beispiel das Layout perfekt, ja, aber natürlich ist es ziemlich klein, da ja, kann man kaum was lesen. Und dann müsste man, wenn man das vergrößert, ja scrollen. Das ist also nichts für zu lesen. Da kann man dann eben eine Reflow-Funktion verwenden und siehe da, zack, es geht tatsächlich schön zu lesen bei diesem Reflow. Das macht dann wiederum Laune. Ja, also sehr schön gemacht. Aber es gibt noch einige andere Möglichkeiten. Also so wie man das lesen will, kann man das auch wirklich einstellen. Schön gemacht. HTML, gut, TXT-Dateien brauche ich nichts dazu zu sagen. Einfach ganz normaler ASCII-Text kann dort angezeigt werden. Bei HTML-Dateien ist es so, dass das HTML-File ein File ist ein Buch. Also es geht leider nicht bei Büchern, die eben aus verschiedenen HTML-Dateien mit einer Indexdatei und so weiter aufgebaut sind. Schade, aber kann man nichts machen. So, jetzt Achtung, ich habe ja große Bedenken gehabt wegen dem DRM, klar. Ja, also DRM, da gehen bei mir immer alle Warnlichter an. Ja, bin absolut Gegner von DRM. Ich probiere auch alle Bücher ohne DRM zu kaufen. Es gibt ja verschiedene Buchanbieter, die das eben schon umsetzen, sofern möglich eben ohne DRM. Und interessanterweise gibt es da auch schon ein paar Bücher dafür. Aber ich habe ein Buch von Texter.com, also txtr.com verwendet oder probiert und einige von kobobooks.com. Ja. Und beide funktionierten wunderbar. Und das ist natürlich gerade bei Kobobooks sehr schön, wenn man englische Bücher lesen möchte. Ja, dann findet man dort eine riesen Auswahl und die sind auch sehr, sehr günstig. Also bei Thalia gibt es auch englischsprachige Bücher, aber das sind die Preise ja so ungefähr so wie bei den deutschen Ausgaben, während das bei Kobo Books also dann deutlich, deutlich geringer ist als bei Thalia.de zum Beispiel. Also das heißt, man hat Auswahlmöglichkeiten auf jeden Fall. Im Prinzip wird jeder Bookstore funktionieren, der mit Adobe DRM funktioniert, sofern man immer die gleiche Adobe ID benutzt dafür. Sehr schön. Gut, die Batterie, ja, Lebensdauer des Akkus ohne wieder aufzuladen, ja, ewig, jedenfalls ein paar Wochen. Allerdings nur, wenn man wirklich nur damit liest und eben Seiten umschlägt beim Lesen. Alles andere verbraucht natürlich wesentlich mehr Strom, das ist ganz klar. Zum Beispiel das WLAN. Also sobald WLAN anfängt rumzuwursteln, da verschwinden dann die Balken auf dem auf dem Display dann doch schnell die Batterie anzeigen. Ja. Auf jeden Fall. Gut, was haben wir noch? 8000 Seitenumschläge soll das Ganze verkraften. Okay. Und alles in allem muss man sagen, es ist ein toller Reader. Für das Geld bringt er einiges, mehr als ich erwartet habe. Er fühlt sich gut an. Er ist klein. Dennoch ist das Display gut. Also man hat außenrum hier nicht großartig noch viel Gehäuse und so. Gerade noch so viel, dass man es halten kann. Das ist sehr, sehr schön gelungen. Man kann einmal an den Seiten hier vor- und zurückblättern. Oder eben auch, wenn man über das Display wischt mit dem Finger. Jetzt habe ich mich ein bisschen vom Mikrofon weggegangen. Also wenn man über das Display wischt, kann man auch dann vor- und zurückblättern. Schön gemacht. Ja. Also ich würde sagen, sobald das Wi-Fi-Problem beim Einrichten gelöst ist, dann ja, steht dem Genuss da nichts mehr im Wege, augenschonend zu lesen. Das ist wirklich sehr, sehr toll zu lesen. Man kann verschiedene Fonts einstellen, wenn einem die Schriftart nicht zusagt. Also standardmäßig ist diese Stempel Garamond eingerichtet. Und man kann aber zum Beispiel auch, was mir sehr gut gefällt, ist Helvetica World. Das ist sehr gut zu lesen, hat auch noch ein stärkerer Kontrast. Und auch die Schriftgröße kann man also wirklich von klein auf riesengroß machen, so dass man auch das komfortabel lesen kann, auch wenn man zum Beispiel schlechtere Augen hat. Ja. So, also das ist sowas jetzt. Ich musste das jetzt mal so ausführlich sagen, denn ich habe ja lange drauf gewartet auf den Oyo und es hat mich immer fasziniert, dieses E-Reader-Thema. Und ja, jetzt werde ich da mal mit noch weiter rumtüfteln. Ich lese ja sehr, sehr viele und ich werde euch sicherlich nochmal in einiger Zeit dann mehr von meinen Erfahrungen davon berichten. So. Jetzt nächstes Thema, müsste ich fast schon wieder so weit ausholen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe vor einiger Zeit einen Facebook-Account jetzt eingerichtet, unglaublich. Und ja, jetzt bin ich so mal beim Sinnsuchen wieder mal, ne? Und habe jetzt festgestellt, warum Facebook so wahnsinnig beliebt ist. Ich würde mal sagen, das hängt großteils mit den Games zusammen. Ja, ihr hört es richtig, mit den Games. Ich denke, das ist wirklich faszinierend, was dort geboten wird. Warum juckt meine Nase eigentlich heute so arg? Meine Güte, Herr. Das gibt doch Geld, oder? Naja. Also es ist faszinierend, was da abgeht. Das sind Millionen von Menschen, die da spielen, auch miteinander, gegeneinander. Und diese Social Games, die haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Ich muss sagen, das ist das meiste, was ich bei Facebook tue, ist spielen. Das ist wirklich toll. Und man kann mit seinen Freunden spielen, man kann die einladen, man kann die richtig ja, sozial interagieren. Denn zum Beispiel bei vielen Spielen ist es so, dass man bestimmte Gegenstände nur bekommt, wenn man mit seinen Freunden bei Facebook diese Sachen tauscht. Ja, also viele Gegenstände sind gar nicht anders zu bekommen. Und man kann auch wirklich was Gutes tun. Zum Beispiel bekommt man bei vielen Sachen, die man tut im Spiel, ja, Gegenstände. Und da kriegt man praktisch diesen Gegenstand selbst. Und man kann denselben Gegenstand dann nochmal mit einer Anzahl von Bekannten tauschen. Und die kriegen den auch. Ja, das ist ja faszinierend. Und das ist wirklich etwas, was die Zeit auf Facebook deutlich erhöht. Und zusätzlich als Gimmick, zusätzlich zu diesen neuen, zu diesen Timeline und alles, was es eben auch bei Twitter und so weiter gibt, ist es schon ziemlich genial. Das muss man sagen. Also es hat mich wirklich fasziniert und ja, echt. Ich muss sagen, das ist also wirklich eins der wichtigsten Sachen, würde ich mal sagen. Ja. Und wie viel Spiele es gibt, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das ist Wahnsinn, was da alles vorhanden ist. Und auch bei interessanten Spielen, zum Beispiel Madden NFL hat einen Ableger auf Facebook. Und toll, wirklich Wahnsinn. Ich meine, grafisch sind die Spiele klar nicht ganz so extrem gut. Ja, beispielsweise eben sind das ja Browser-Games, normalerweise sind es Browser-Games und das gibt es natürlich ein paar kleine Einschränkungen, ja, wobei es da auch zum Beispiel Spiele gibt, wo man ein spezielles 3D-Plugin im Firefox installieren muss, ja, und dann ja, hat man zum Beispiel auch Möglichkeiten, 3D-Shooter zu spielen über den Browser. Aber trotzdem, die meisten Spiele funktionieren halt im Browser. Das heißt, man darf keine jetzt wirklich extremen, hochwertigen, grafisch Action-Spielen erwarten. Aber die Spielprinzipien, die dort vertreten sind, sind auch perfekt geeignet für eben Social Networks mit dem Austausch und so weiter. Das sind meistens so Such-Knobel-Spiele und so weiter auch. Auch Brettspiele sind dort vorhanden, ja. Ganz toll finde ich zum Beispiel, und das sind momentan meine favorisierten Spiele, Pirates Ahoy. Klar, da ist man, kann sich schon vorstellen, dass man Piraten muss auf den Weltmeeren rumfahren, dort sind Seemonster, die muss man bekämpfen, und manchmal haben die Karten, mit diesen Karten findet man eine Insel, und auf diesen Inseln kann man nach Schätzen graben und so weiter und so weiter. Hört sich sehr einfach an, ist aber durch dieses System Punkte bekommen, Spielzeit bekommen, ja, ganz interessant. Würde jetzt hier den Rahmen von Podcast sprengen, wenn ich das jetzt hier alles ganz genau erklären würde. Einfach mal angucken, sofern ihr registriert seid. Crazy Planets ist, ja, sagen wir mal so eine Art Worms, ja, also entfernt wie Worms und so. Ja. Auch da kann man mit Freunden spielen, also kann man Freunde einladen, kann dann eine Runde spielen und eben zum Beispiel gegnerische Teams eliminieren, ja, Computerteams beispielsweise, auch da sehr, sehr schön. My Empire, eine Aufbau- und ja, eine Aufbausimulation gehandelt wird eigentlich nicht, nein. Bowling Buddies, klar, Bowling-Spiel ist, das ist grafisch nicht wirklich gut, aber eben durch diese Social-Funktion macht das richtig Spaß. Man kann Leute sogar herausfordern, selbst wenn sie das Spiel nicht spielen. Ja, also man kann alle seine Freunde herausfordern, ja, und spielen. Und bei der Herausforderung, wenn er die annimmt, dann spielt er praktisch auch, und dann werden die beiden Ergebnisse verglichen. Das heißt, man muss nicht zur gleichen Zeit online sein. Auch das eine tolle Idee, finde ich. Ja. Treasure Island, auch da sucht man nach Schätzen auf der Insel, hört sich ähnlich an wie Pirates Ahoy, ist auch ähnlich, kommt von der gleichen Firma. Nur, dass es da eben auf diese Inseln ankommt. Also da muss man keine Inseln finden, sondern die sind da, und da gibt es also wirklich hunderte von verschiedene Inseln. Jetzt zum Beispiel gerade bei Halloween gibt es auch so ein Halloween Land, ja, und da geht es auch richtig rund mit verschiedenen Sachen. Ja. Und natürlich, klar, Poker, ne? Texas Hold'em Poker, ja, ist ja eigentlich prädestiniert geradezu dafür, eben mit seinen Freunden dort zu spielen. Da kann man auch private Räume einrichten, wo sonst dann keiner rein kann. Oder man spielt zusammen im öffentlichen Raum und da kann man auch ein bisschen tricksen, ne? Tja, ja. Also, Facebook Games, muss ich schon sagen, der absolute Hammer. Was ich jetzt noch gar nicht geguckt habe, werde ich aber wahrscheinlich dann gleich noch machen. Ein Schachspiel. Ja, ich stelle mir das auch wunderbar vor. Ja, toll, mit anderen Leuten eben über das Social Network Schach zu spielen. Wahnsinn. Muss ja nicht immer stumpfsinnige Spiele sein, sondern auch mal was Anspruchsvolles, ja. Kann ja sein. Muss ja mal sein. So, weil wir schon bei Facebook sind, ja, am 3. November gibt es eine Pressekonferenz von Facebook. Da wird was vorgestellt, und alle sind eigentlich fast sicher, dass da ein Facebook-Phone, ja, ein Facebook-Handy angekündigt wird. Ja. Denn Gerüchte gibt es ja schon längere Zeit, und dementiert wurden sie nie so richtig. Letztendlich wurde dann auch gesagt, oder ja, mehr oder minder zugegeben, ja, das stimmt schon, ja, da ist was geplant. Und offenbar geht da jetzt die Post ab, und es ist schon interessant, dass viele Android-Seiten eine Einladung bekommen haben dafür, und das lässt ja vermuten, dass das neue Facebook-Handy dann tatsächlich mit Android funktioniert. Tja, das könnte doch mal eine interessante Geschichte werden. Ich meine, anbieten wird sich, das Android-System ist frei. Ja, und zwar richtig frei, ganz genau. Und jeder kann dieses System nehmen und so umgestalten, wie er will. Das heißt, es möglicherweise ist von dem Android dann auf dem Facebook-Phone nicht mehr viel übrig. Und da wird es auch bestimmt keinen Zugang geben auf dem Marketplace von Google. Das wäre nämlich absolut gegen das, was Facebook die ganze Zeit verkörpert hat. Facebook ist ja mehr so anti-Google eingestellt. Ja. Und da wäre es dann durchaus aber möglich, dass es dann trotzdem Android ist und eben eine stark abgewandelt ist, so dass es eben funktioniert. Für Facebook. Nur für Facebook, klar. Ja, das wäre doch mal was. Also ich bin jedenfalls gespannt. Am 3. November werde ich das genau verfolgen, was da passiert. Und ich denke, das wird interessant, wenn Facebook wirklich eine solche, ja, wie sagt man, so ein Telefon herausbringt, ja, dann muss ich schon sagen, dann könnte das doch gewaltige Auswirkungen haben, nicht nur auf den Handy-Markt jetzt, zumindest in bestimmten Bereichen, sondern auch ganz sicherlich im Social Network-Bereich. Wenn ein Social Network ein eigenes Telefon hat, ja, dann wird es bald noch stärkeren Zulauf geben, denke ich. Ja. Weil wenn das Bekannte dann sehen, hier Facebook-Handy, und man ist dann praktisch immer über Facebook online sozusagen, das ist schon ein Wahnsinnsschritt vorwärts. Ja. Und man hat ja auch gesagt, in letzter Zeit, ich höre das in letzter Zeit sehr, sehr oft, dass Locations ja, das neue Internet ist. Ja. Zuerst waren es eben die Webseiten, dann waren es eben das Mobile und jetzt ist es aber schon wieder ein Schritt weiter, das Locations, das wird das die Zukunft sein. Da wird am meisten Potenzial drin liegen und bin ich auch ganz fest davon überzeugt, denn was Nützlicheres als wenn man zum Beispiel irgendwo ist und man kann sich wirklich nützliche Sachen da holen sozusagen. Was ist wo? Wo kriege ich das? Ja, wo ist gerade was los? Wo sind meine Freunde? Und so weiter und so weiter. Das ist doch wirklich was Wichtiges. Das bringt doch die virtuelle Welt jetzt noch richtig in die reale Welt zurück. Ja. Daheim vom Computer sitzen ist out. Ja. Draußen mit seinem Handy unterwegs im Internet sein, das ist in. Und das bringt dann noch dann mehr. Ja. Vielleicht gehen die Leute ja dann wieder öfters raus, ja, statt daheim zu chatten. Kann man sich dann auch über Social Networks in der realen Welt mal vielleicht dann wieder treffen und sieht, ah ja, der hat gerade dort und dort eingecheckt, ah ja, dann gehe ich mal kurz dort vorbei, sofern es nicht so weit weg ist, ja, und ja, trinken wir mal wieder eine Tasse Kaffee zusammen oder so, ne? Ist doch mal was Schönes. So, jetzt aber, ne? Genug von Facebook. Wir können jetzt noch mal ein bisschen ja, nachdenken über ein Thema, das auch letzte Woche sich ziemlich breit gemacht hat in den Medien. Der Europäische Gerichtshof erklärt die pauschale Kopiergebühr für illegal. Genau. Jetzt halt. Bevor ihr jetzt hier in Jubelstürme ausartet, wie ich zuerst, als ich das gehört habe, kann man mal ein bisschen nachdenken noch drüber. Und hoffentlich ist das wirklich positiv. Das kann nämlich auch ziemlich negativ sein. Also das heißt zunächst mal, was heißt das? Das bedeutet, bisher mussten auf alle CDs beispielsweise oder auf einen gewissen Prozentsatz an CDs, DVDs, USB-Sticks, Drucker und so weiter, mussten Kopierschutzabgaben, also Kopiergebühren abgeführt werden. Zum Zwecke der Erstellung von Privatkopien. Ja, genau. Ihr habt nämlich, liebe Leute, die ganze Zeit für Privatkopien bezahlt. Dass die Firmen dann eben jetzt sagen, ja, die Privatkopie ist illegal, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Nein, ihr habt sogar dafür bezahlt, deswegen dürft ihr auch eine Privatkopie für euch selbst erstellen. So, das war die ganze Zeit so und das hat doch etliches an Geld den Verwertungsgesellschaften eingebracht. Das ist allerdings jetzt als pauschal nicht mehr legal. Denn schließlich, so das Urteil, kann ja, muss klar festgestellt werden, welche Einnahmen tatsächlich für Privatkopien genutzt werden. Zum Beispiel, wenn also ein Geschäftsmann ja, oder auch ein Privatmann Daten auf eine CD oder auf eine DVD oder auf einen USB-Stick speichert, dann hat er ja keine Privatkopie erstellt, sofern das kein urheberrechtlich geschütztes Material von jemand anders ist. Also kann man diesen Menschen auch nicht dazu zwingen, eine Abgabe zu zahlen. So, das hört sich jetzt alles wunderbar und gut an. Das hat aber folgende Schwierigkeiten oder folgende Probleme. bietet das mit sich. Erstmal ist das fast schon der Todesstoß für eine Kultur-Flatrate, ja, was ich für äußerst schlecht halte, denn ich sehe eigentlich so eine Pauschalabgaben für die ja, für Sachen, ja, geistige Sachen als einzige Möglichkeit, sowohl den Autoren gerecht zu werden, als auch den Nutzern im 21. Jahrhundert. Die Zeiten, wo man pro Werk etwas bezahlt, ist bald vorbei. Teilweise ist diese Zeit auch schon vorbei und die wird man nicht mehr zurückholen können. Ja, das ist ganz klar. Und nun sind eben solche pauschalen Gebühren die Lösung gewesen, aber das wird jetzt einfach in Frage gestellt. Ja, und zwar auf europäischer Ebene. Weiterhin bedeutet das aber auch, wenn jetzt zum Beispiel keine pauschale Abgaben mehr für USB-Sticks, DVDs und CDs und so weiter, CD-Rohlingen meine ich natürlich immer, DVD-Rohlinge, CD-Rohlinge, ja, die man beschreiben kann, abgeführt werden müssen. Tja, was ist dann mit der Privatkopie? Ja, das ist wirklich ja eine ziemlich miese Ausgangslage, was man da jetzt machen müsste. Theoretisch müsste der Kunde ja dann selbst angeben, ja, praktisch freiwillig, kontrollieren lässt sich das ja nicht, ob damit Privatkopien gemacht werden. Wenn ja, dann darf er sich damit auch eine Privatkopie machen, muss aber dafür eine Abgabe zahlen. Wenn nein, dann darf er darauf auch keine Privatkopie machen. Ja, ganz genau. Erst dann darf er keine Privatkopie mehr machen. Aber das ist ja kaum zu kontrollieren. Wie sollte man das nachvollziehen? Und tja, das wird schwierig. Ich kann mir nur vorstellen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, man macht das Ganze mit sowas wie einer Kultur-Flatrate freiwillig. Ja, man darf urheberrechtlich geschützte Werke für den privaten Gebrauch kopieren, wenn man eine Abgabe dafür zahlt monatlich. So. Anders geht das nicht, würde ich mal sagen, nach diesem Urteil. Und da ist halt eine große Problematik, die dann auch auf uns zukommt. Und tja, also wie gesagt, zum Jubeln ist da nicht viel Spielraum. Und deswegen wird auch schon in vielen Foren das Ende der Privatkopie kommt immer näher ausgesagt. Und ich kann es verstehen. Ja, weil, was machen wir jetzt, ne? Also, ich meine, man müsste sich da wirklich auf politischer Ebene zusammensetzen, aber davor habe ich auch Angst, denn das geht meistens schief. Am Schluss noch eine Sache, und zwar, bisher waren ja immer die Amerikaner oder die Japaner Nummer 1 bei den Supercomputern. Und quasi bezeichnend für die Umbrüche in unserer Zeit ist, das wird für viele in den USA und in Japan für Schrecken sorgen. Ja. die Chinesen haben jetzt Macht im Computerbereich. Ja. Der chinesische Supercomputer ist jetzt am Platz 1 mit 2507 Petaflops. Ja, das ist unglaublich. Und das ganze System ist ein Hybridsystem, das aus 14.336 CPUs und 7.168 Tesla M205 GPUs von Nvidia bestückt ist. Ja. Also immerhin, ja, die Firmen in den USA verdienen da auch noch mit. Das würde die vielleicht ein bisschen beruhigen. die Nebula war ja die Nummer 2 bisher aus China, die war mit 9.082 CPUs und 4.640 Tesla C2250 ausgerüstet und hat 1.271 Petaflops. Und das sieht man, wie groß da der Unterschied bereits ist. Ja, Wahnsinn! Ich möchte so einen Computer auch haben. Ja. Das ist da Hammer, das wäre doch was. Oh. Träumen. 14.336 CPUs und 7.168 GPUs. Fein, fein, fein. Das wäre was. Ja, also bisher war der Erstplatzierte der Cray T5. Ja, und der hat... was hat er gerade? Nein, steht leider nicht dabei. Viel, schade. Also der bisher war der Cray T5 da vorne und jetzt eben der chinesische. Wow, Wahnsinn. Also das muss man schon sagen. Das zeigt, wo der Trend hingeht, ne? Jo, und das war's auch für oder von der Rios Wochensicht. Hier, Moment, wo ist mein Jingle? Ja. Hier an Halloween geht alles drunter und drüber. So. Ja. So, und ja, hier dieses gruselige Ambient, das wird jetzt auch noch anschließend beim Uncast, beim Android-Podcast beibehalten werden. Oh, mir ist schon richtig warm hier unter dieser Kutte. Also dann verabschiede ich mich für euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss.